So, du hast Jubiläum, zeichne. Okay, ich will voll feiern. Hallo und herzlich willkommen zum 5. News-Podcast im Jahr 2017. Heute besprechen wir, oh Wunder, die News aus dem April 2017. Mit dabei ist heute auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo, lang nicht gehört. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Jo, guten Tag. Wunderbar. Und dann starten wir direkt durch mit den News aus dem April 2017. Wir haben ja wieder einiges zu besprechen, wie gewohnt. Ich hoffe, es ist auch einiges Interessantes für euch als Zuhörer mit dabei. Wir starten zunächst mit ein paar internen Informationen. Zunächst zum Charakter-Contest, der ist im Conan-Forum stattfindet. Da könnt ihr gerne reinschauen unter conanforum.org. Unser Verweis natürlich hier an dieser Stelle darf nicht fehlen. Wir hatten dazu ja auch einen Live-Podcast gemacht. Den könnt ihr euch gerne noch anschauen auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/conannews. Der sogar recht gut ankam, war ich sehr erstaunt. Danke nochmal an alle, die mit dabei waren und uns fleißig unterstützt haben dort als Zuschauer und mitkommentiert haben. Genau, wir haben da die ersten Gruppen ausgelost zum Charakter-Contest und die starten jetzt auch fleißig durch im Conan-Forum. Die ersten Gruppen sind schon vorbei. Ich meine, wenn der Podcast hier erscheint, dann müssten wir so am Ende der ersten Gruppenphase sein, so in Gruppe 7 oder 8 von den 8 Gruppen, die es in der ersten Runde gibt. Also da könnt ihr gerne noch fleißig mitvoten. Es gibt ja insgesamt 4 Runden, meine ich, und eine Zwischenrunde. Also es ist alles noch möglich für euren Charakter, sofern er nicht rausgeflogen ist. Aber zum Beispiel Conan, Heiji und weitere Charaktere sind auf jeden Fall in der nächsten Runde. Da lohnt also es sich auf jeden Fall. Also macht euch keine Sorgen, die Besten sind immer dabei. Genau, die Favoriten. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr angemeldet seid im Forum, dort einen Account habt, dann könnt ihr dort an der Abstimmung teilnehmen. Ist noch nichts zu übersehen und fleißig euren Favoriten anfeuern und so weiter und so fort. Genau, ihr kennt das vielleicht auch schon aus den letzten Jahren, da hatten wir auch im Content-Cast immer drüber berichtet. Wir hatten sogar mal eigene Themen-Podcasts zum Charakter-Contest gemacht, also falls euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne mal in die Vergangenheit reinhören, wer da so gewonnen hat. Gut, dann haben wir noch eine kleine Meldung im letzten Monat gehabt, am 1. April. Das war Shonen Sunday enthüllt, Detektiv Conan endet im Dezember 2017. Das ist natürlich, mag sich jetzt auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörer sehr interessant anhören. Allerdings ist das nur ein April-Scherz, denn wie gesagt, ich habe es schon vorweggenommen, erschien die Meldung am 1. April. Es ist nicht so ernst zu nehmen, wie es auf den ersten Blick hätte sein können. Detektiv Conan endet nicht im Dezember 2017, es sei denn, es passiert etwas Unvorhergesehenes, aber momentan ist damit nicht zu rechnen. Das war ein kleiner Scherz unsererseits, auf den dann auch manche reingefallen sind. Ja, April nochmal nachträglich an euch. Vielen Dank. Denkt ja auch mal drüber nach, ne? Also, wenn Conan dieses Jahr noch enden soll, ich glaube, das passt zeitlich gar nicht. Der Gosho, der hat da schon so viele Dinge eingebaut, die man noch klären muss. Ich glaube, das würde in einem Jahr gar nicht hinkommen. Vor allem hat er inzwischen gesagt, er ist sich ziemlich sicher, also nee, er ist sich hundertprozentig sicher, dass es über 100 Bände geben wird, also von daher. Boah, geil, da muss ich ja im Regal noch ein bisschen Platz machen, was? Wir sind hier noch ein paar Jahre. E-Book, Olli, E-Book. Nee, E-Book ist nicht so meins. Vom Platz her ist das super, aber ich bin eher der, ich hab was, hier so Papier, so. Wäre auch unsinnig, jetzt nach 90 Bänden umzusteigen, plötzlich auf E-Book, das ist dann ja irgendwo auch der Sammelleidenschaft geschuldet, dass man da weiterhin die Bände kauft, natürlich im Laden. Es sei denn, man ist ein Supersammler und möchte beides sammeln. Also es wäre auch echt ein guter April-Scherz. Genau, also Detektiv Conan endet nicht im Dezember, sondern irgendwann später. Und dann springen wir jetzt direkt über zu den richtigen News, nicht zu den Fake News hier. Zum Anime in Deutschland, da haben wir wieder eine schöne Meldung zu unserer aller Lieblingsserie, die erst noch erscheinen wird. Magic Kaito 1412, nicht Kid the Phantom Thief, die ist schon erschienen. Magic Kaito 1412 erscheint ja 2017 oder 18 war, glaube ich, jetzt schon neulich im Gespräch, nicht wahr? Das haben wir im letzten News-Podcast, glaube ich, drüber berichtet. Genau. In Deutschland. Jetzt hat Peppermint Anime, der Publisher, der sich die Lizenz gesichert hatte, gesagt, Magic Kaito erscheint definitiv noch dieses Jahr, im Wortlaut. Die Veröffentlichung von Magic Kaito ist noch für dieses Jahr geplant. Wo und was sagt man nicht, aber dieses Jahr, ich schätze mal, Lasse hat es, glaube ich, im letzten News-Podcast oder wo auch immer wir darüber diskutiert haben, schon angedeutet, dass wahrscheinlich Herbst oder Winter diesen Jahres bei Akiba Pass damit zu rechnen ist und dann im Laufe des nächsten Jahres auf DVD und Blu-Ray, halte ich jetzt persönlich so für wahrscheinlich. Damit würde ich jetzt so erstmal rechnen. Genau, wir hatten ja auf der Leipziger Buchmesse nachgefragt bei Peppermint und ja, da wurde man, hatte man uns das halt gesagt und wann die Synchroarbeiten starten, wissen wir aber noch nicht. Das gibt man zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt. Genau, dann zu einer weiteren Meldung zu Christi Himmelfahrt, das ja auch schon bevorsteht, in diesem Monat logischerweise, am 25. Mai ist das. Falls ihr noch nichts vorhabt an Christi Himmelfahrt und Lust habt, paar Anime zu schauen oder auch Detective Conan, dann solltet ihr auf jeden Fall bei, nicht bei RTL 2, nicht bei Viva, nicht bei Tele5, sondern natürlich bei ProSieben Max einschalten oder bei Anime On Demand, Akiba Pass geht natürlich auch, aber im Fernsehen bei ProSieben Max. Der Sender hat nämlich einen Anime-Marathon geplant für den Tag Christi Himmelfahrt, Stichwort 25. Mai. Es geht um 3.50 Uhr morgens los, ja tatsächlich in der Nacht mit Dragon Ball Z Kai. Und dann später um 18.20 Uhr am Tag endet der Marathon mit Dragon Ball Z Resurrection F mit dem Film. Und zwischendurch wird auch hin und wieder mal ein paar Folgen von Detective Conan gezeigt. Und zwar von 13.20 Uhr bis ungefähr 16 Uhr, also ganze 3 Stunden, wird es 8 Folgen von Detective Conan geben. Und zwar die regulären, also die reguläre Fortführung der Anime-Serie, wie sie momentan bei ProSieben Max läuft. Also es ist nicht so, dass dort an dem Tag 8 Folgen als Wiederholung laufen, sondern es sind 8 reguläre Folgen, die man dort schauen muss, um im Fluss der Serie zu bleiben. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären kann. Also am Vortag, am 24. Mai, ist die Folge 144 zu sehen. Und dann geht es beim Detective Conan Marathon am Himmelfahrt weiter mit Episode 145 bis 152 und dann geht es am nächsten Tag weiter mit 153. Also es ist quasi als ganz regulärer Tag gebucht. Ganz regulär werden dort 8 Folgen gezeigt. Und wer die nicht schaut, ja, der kann sie in der Mediathek nachschauen. Ja, da sollte man sich allerdings vorher die anderen Folgen angesehen haben, aber wenn die 8 Folgen auf einmal nachschießen, dann sind die 8 anderen Folgen alle weg. Nee, die sind ja trotzdem noch 2 Wochen da zu sehen. Also man hat dann noch mehr Folgen in der Mediathek, so sehe ich das auf jeden Fall. Genau, das liegt meistens an den Sendelizenzen, dass die, sobald die eine Folge ins Internet einstellen, diese Folge 2 Wochen lang drin behalten dürfen. Genau, also es ist nicht so, dass bei ProSieben Max nur 10 Folgen Detective Conan, wie es aktuell ist, immer zu sehen sind, sondern immer 2 Wochen. Das ist der Richtrahmen. Und dann, wenn dann halt 8 Folgen gezeigt werden, dann haben wir die 9 regulären Folgen aus der Woche plus diese 8 Folgen, also insgesamt dann 17 Folgen bei ProSieben Max, es sei denn, es ist dann noch ein Feiertag, aber ich meine, Christi Himmelfahrt ist ja der einzige Tag, der auf dem Werktag fällt, nicht wahr? Ja, gut, dass wir uns da so gut auskennen. Also ich finde es sehr schön von ProSieben Max, dass sie hier 8 Folgen zeigen. Ich meine, Viva hatte das damals schon gemacht und hatte bis zu 7 Folgen immer am Samstag als Wiederholung gezeigt. Wer sich noch daran erinnert, Samstag 20.15 Uhr lief es ja damals immer bei Viva als Wiederholung. Jetzt hier 8 Folgen, also Premiere, so viele Detective Conan Folgen an einem Tag hatten wir tatsächlich noch nie in Deutschland oder im deutschen Fernsehen zu sehen. Schaltet ihr ein? Auf jeden Fall. Also 8 Stunden ist zwar ein bisschen hart, vor allem wenn man an dem Tag irgendwie auch was anderes machen könnte, wie so ein paar Sachen für die Uni nachholen. Aber zeitlich ist das ja jetzt auch nicht so viel. 4 Stunden Fernsehen kriegt man ja normalerweise auch mit anderen Serien voll, ne? Echt? Ja, Olli, hast was vor? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann leider nicht direkt einschalten und dabei sein, aber weil ProSieben Max bei mir nicht im Fernsehen empfangbar ist. Aber ich bin ja ein großer Fan der Online-Rubrik und werde daher die Folgen dann entsprechend dort sehen. Ja, gut, dann springen wir über zum Manga in Deutschland. Da haben wir auch wieder ein paar interessante News. Den Großteil davon von der Leipziger Buchmesse, wo wir, beziehungsweise Kevin, lieben Gruß an dich, mit Egmont Manga, beziehungsweise in Person Steffen Hautung, sprechen konnte und ein paar interessante Details herauskitzeln konnte. Zunächst zur Meldung, dass Egmont Manga einen Sonderband zu Kogoro Mori plant. Da hatte Steffen Hautung gesagt, dass, also kurz zur Historie dazu, es gab ja wieder eine Umfrage dazu, welcher Sonderband erscheinen sollte. Da standen ja Heiji, Kogoro und Ran zur Wahl und gewonnen hat natürlich Heiji. Der Band kommt dann jetzt im Herbst diesen Jahres als Sonderband hier nach Deutschland, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber der Zweitplatzierte, Kogoro Mori, der sagt Steffen Hautog, dass man den auch nicht unversucht lassen sollte und dass er sich dazu gut ein Sonderband vorstellen könnte. Und von daher, denke ich mal, kann man damit rechnen, dass eventuell in absehbarer Zeit ein Sonderband zu Kogoro Mori auf uns wartet. Der schlafende Kogoro kommt dann, ja, vielleicht irgendwann auch zu uns in die Buchläden. Und ich denke mal, bei Kogoro Mori bietet sich ein Sonderband ja auch an mit seinen Fällen, die er selbst gelöst hat, wo er mitgewirkt hat bei der Fallaufklärung. Es ist ja immer, also Kogoro, die Fälle kann man ja an einer Hand abzählen. Ganze zwei. Ja, ich habe mich echt schon gefragt, was da dann drin vorkommen soll in einem Kogoro-Sonderband, weil da hat man ja absolut viel Auswahl. Und ja, er zeigt gute Ansätze, Fälle selber zu lösen, aber wie oft hat er das schon getan? Vielleicht kommen ja auch seine lustigsten Fälle dran. Das wiederum fand ich super witzig. Bei Kogoro ist es immerhin leichter als bei zum Beispiel Ran, die starken Fälle, weil es davon so wenige gibt, herauszustellen. Ne? Also natürlich Mord unter Freunden, die mit seiner ehemaligen Shuka-Kollegin Rui Ujo, der Schauspielerin, Kogoros Entscheidung. Eris Geburtstag. Und dann wird es ja, auch schon langsam knapp. Steffen, hör zu! Ja, aber man muss halt die allgemein die Eri, die Fälle mit Eri, da wo er den Ehering sucht, wo er das checkt. Oh, und ja, auf jeden Fall. Und das, wo er Eri bittet, dass sie ihm zurückkommen sollen, wie sie wieder eine Familie sein sollen. Die beiden Fälle, die in Iso spielen. Wird ein ziemlich dicker Sonderband, wenn man jetzt Lasses Ausführungen folgt. Ja, mal sehen. Das sind noch unter 20 Kapitel, glaube ich, die Fälle zusammen alle. Okay, also ja. Der Lasse, der kriegt ein Sonderband gut voll. Falls irgendeiner von EMA zuhört, hier, wir haben gute Fälle. Ihr müsst nicht mehr suchen. Ja, einfach Lasse anschreiben im Forum, gleich anmelden. Ich stell auch gerne die Heiji-Sonderband zusammen, je nachdem, was gewünscht ist. Also. Ja, der kommt ja, meine ich, im November 2017. Ja, November diesen Jahres, ich glaube genaues Datum haben wir. Nee, genaues Datum gibt es da noch nicht. Das kommt dann mit dem Shinkan, der dann irgendwann im Laufe des Jahres eintrudelt. Genauso ist es ja auch mit dem Kogoro-Sonderband. Wenn der denn kommen sollte, dann wird es ja in diesem Jahr auf jeden Fall nichts mehr, denn die Programmplanung steht ja soweit schon fest. Ja, soweit ich weiß, ist schon geplant bis zum nächsten Winterprogramm, also quasi bis März 2018 ist durchgeplant. Dann müsste der Kogoro-Sonderband nach März, also wahrscheinlich April 2018 frühestens erscheinen, ist ja noch also fast ein ganzes Jahr hin. Von daher ist ja noch ein bisschen Puffer da, man kann noch ein bisschen überlegen. Ja, werden wir dann sehen und sobald wir mehr wissen, ob denn wirklich ein Kogoro-Sonderband kommt, bisher ist ja nur die Planung da, oder der Wille da, sowas zu machen, dann werden wir auf jeden Fall darüber berichten, natürlich auf connews.org und wie gewohnt hier im News-Podcast. Und natürlich machen wir auch einen eigenen Themen-Podcast dazu, das kommt dann, wenn der Band erscheinen sollte, ja. Zum Heiji-Sonderband hatte ich ja gerade eben schon angedeutet, der ja erscheint im November 2017. Da ist jetzt der offizielle Titel bekannt. Er heißt nicht Special Heiji Edition. Wie könnte er noch heißen? Kick It Like Heiji. Detektiv Conan featuring Heiji Hattori. Ah, genau, so hätte er auch heißen können. Nein, er heißt Best in the West. Was sagt ihr denn zu diesem Titel? Endlich mal etwas, was den ewigen Zweiten ein bisschen aufmuntern könnte. Genau, ewiger Zweiter im Charakter-Contest meinst du oder im Detektivduell mit Heiji? Ja, in allem, ne? In allem. Goshu wird nie müde zu betonen, dass Heiji nur die Nummer 2 ist. Es gab letztens noch ein Interview, wer ist eigentlich besser in der Schule, Shinichi oder Heiji, hat er gesagt, na, Shinichi ist doch schon ein bisschen besser auch in der Schule. Wo alle gesagt haben, ja, komm, gibt's eigentlich irgendwas, wo Heiji nicht nur als Zweier ist. Wahrscheinlich ist Con, beziehungsweise Shinichi auch noch super gut im Kendo auf einmal. Oh, ja! Und dann ist Heiji da auch nur noch Nummer 2. Ja, vielleicht kann Heiji wenigstens besser singen. Das hoffe ich doch für ihn. Das wissen wir noch nicht. Bisher haben sie darüber noch nichts gesagt. Vielleicht ist auch der Zweitschlechteste. Das ist natürlich auch nicht gut. Ja. Und dann kommt Shinichi das nächste Mal wieder, verliebt sich Kazuha in ihn, da ist Heiji da auch nur noch Nummer 2 bei Kazuha. Ja. Dann kommt Ran mit Heiji zusammen. Ob Ran dann Kazuha die Freundschaft kündigt? Naja, ich meine, so gut wie jeder weibliche Charakter hat irgendwas für Shinichi übrig, da hat der Ran bald keine Freunde mehr. Oh. Außer Sonoko, ich glaube Sonoko. Ja, die mag ja Shinichi nicht so sonderlich. Naja, doch. Sie ist im Prinzip wie die erwachsene Ei. Sie giften sich immer an, aber im Prinzip sind sie doch befreundet. Ah, ich hätte gern eigentlich mehr Szenen mit Shinichi und Sonoko Freundschaft, weil die kennen sich ja auch schon so lange, seit dem Kindergarten. Und da, noch ein Kindergartenfall. Wie gesagt, die sind auch wie Conan und Ei dieses typische Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich. Wir hassen uns, aber eigentlich sind wir Freunde. Na, so sehr sieht's auch nicht danach aus, als würden sich Ei und Conan immer hassen. Die necken sich, aber mehr auch nicht. Und lieben sich. Die mögen sich, ja. Sagen die Filler-Produzenten. Ja. Das sagen sie. Ja, die ja. Ansonsten ist auch das Titelbild oder das Cover zu Best in the West schon bekannt. Mit Heiji, der Conan auf den Schultern trägt, finde ich auch sehr gelungen. Zumal jetzt auch natürlich Heiji mit auf das Cover muss. Denn wenn man Best in the West als Titel nimmt, ist ja nicht wirklich klar, wer jetzt hier gemeint ist. Selbst die eingefleischten Detective Conan-Fans müssen schon das ein oder andere mal überlegen, um Best in the West zuordnen zu können. Mit natürlich der Detektiv des Westens. Ich weiß nicht, ob das bei allen so geläufig ist. Ist also, es das? Dann habe ich mich meine getäuscht. Eigentlich schon, weil Heiji kündigt sich ja auch immer mit an. Er ist im Westen der beste Detektiv und so. Und naja, immer. Ab und zu mal, aber ich finde, wenn man das nicht, ist wenn man jetzt nicht grad, im Gedächtnis geblieben. Ja, aber du musst bedenken, dass das ein englisch gehaltener Titel, ne? Und ich weiß nicht, ob da so viele der durchschnittliche Leser von Detective Conan sofort an den großen Detektiv des Westens denkt. Ja, schon eigentlich. Also West und Westen. Vielleicht denken sie auch, es geht um eine Weste. Hey, die hat eine Weste auf dem Cover an. Passt ja alles perfekt. Aber ja. Da unterstellst du jetzt dem durchschnittlichen Detektiv Conan-Gucker, dass er total doof ist. Nö, dass er kein Englisch kann. Nö, dass er kein Englisch kann. Was selten in unserer Zeit ist, aber durchaus vorkommt, muss ich sagen. Ich finde es tatsächlich nur erschreckend, wie schlecht auch von jüngeren Deutschen das Englisch gerade noch ist. Vielleicht sollten Sie mal zu unserer Englischlehrerin des Vertrauens gehen, zu Jody Centimillion. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, tatsächlich. Da ist auch Shinichis Klasse sehr begeistert gewesen. Die können auch besonders gut Englisch. Das Englisch von Rand-Synchronsprecherin ist in London sogar ziemlich gut geworden. Also, und auch Minami Takayama. Das Problem ist ja immer, wenn die Charaktere in der Story fließend Englisch sprechen, so wie Shinichi, aber Kape Yamaguchi einfach kein gutes Englisch spricht. I'm a Holmes Apprentice. Achso, Moment. Das ist ja nicht Kape Yamaguchi. Das Problem ist ja wirklich, dass halt viele Japaner eben nicht so gut Englisch können, weil die lernen ja auch in der Schule immer dieses Katakana-Englisch, also Englisch in Silben ausgesprochen, wo immer noch Vokale hinzugefügt werden. Deshalb ist es auch immer blöd, wenn die halt so einen Fall haben, der in London spielt und ein Japaner soll jetzt diesen Engländer synchronisieren. Da frage ich mich manchmal, können die für diese 3 Minuten nicht einfach irgendeinen Ausländer engagieren, der vielleicht besser Englisch kann? Gibt ja auch nicht so wenige in Tokio. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Das wäre zu teuer, glaube ich, in der Produktion. Ich glaube, ach, die kriegt man auf der Straße für billig. Ich glaube, das Problem ist eher mit der Dialogregie, dass es daran liegt, weil zum Beispiel der Synchronsprecher von Heiji, der spricht ja fließend Englisch, aber trotzdem ist Heijis Englisch in der Folge furchtbar, besser als das vom durchschnittlichen Synchronsprecher, aber es ist trotzdem, ich glaube, die Dialoganweisung ist ja immer schön langsam sprechen und betont, damit die japanischen Zuschauer nicht verwirrt, aber so spricht man halt nicht Englisch. Aber wenn das halt die Anweisung ist, was machst du dann? Selbst wenn du fließend Englisch sprichst, wenn du jetzt der Synchronsprecher von Heiji bist, ja, musst du es halt unnatürlich lang gezogen sprechen. Und dann sagen wir halt, dann kommen wir aber hinterher nicht drauf, dass der eigentlich fließend Englisch spricht. Tja, gut, dass du es erwähnt hast. Ansonsten haben wir noch abseits dieser beiden Meldungen zu Kogoro-Sonderband und dem Heiji-Sonderband noch ein weiteres oder das ganze große Interview mit Steffen Hautog. Das könnt ihr bei uns lesen auf conannews.org. Das hat Kevin geführt. Lieben Dank nochmal dafür. Sind auch ein paar sehr interessante Informationen mit dabei. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Unter anderem auch über einen möglichen Besuch von Gosho Aoyama in Deutschland mal wieder nach 2006. War ja schon mal hier bei der Comic-Salon in Erlangen war er dabei. Ob er mal wieder nach Deutschland kommt und weitere Fragen auch zu möglichen Cover-Illustrationen. Gibt es einige kleine Geheimnisse mit den Short-Stories, ob die mal wieder erscheinen. Ja, einiges Interessantes mit dabei. Und dann noch die Meldung, dass jetzt auch die Special Black Edition 2, also Part 2 hier in Deutschland erschienen ist. Ja, da machen wir natürlich auch wieder einen eigenen Themen-Podcast dazu. Ich finde es an sich, um schon mal kurz was vorab zu sagen, eine gelungene Fortsetzung. Ob es dann mit dem Originalband mithalten kann, der natürlich der bisher beste Sonderband ist, das steht außer Frage, die Special Black Edition Nummer 1. ob der zweite Band damit mithalten kann. Okay, das habe ich schon verraten. Das erfahrt ihr dann im Themenpodcast, den wir dann für euch dann die nächsten Wochen veröffentlichen. Ich denke mal, da sollte nicht viel schlechter dran sein, weil der erste ist sicherlich deshalb so erfolgreich, da er komprimiert die ganze Zeit die Hauptgeschichte voranbringt, eben mit dieser Suche nach der Organisation und hat halt dementsprechend auch die spannendsten Fälle. Und Teil 2 zeigt ja dann auch nur einfach die Fortsetzung quasi von Teil 1. Deshalb glaube ich schon, dass der genau, ja, vielleicht nicht genauso, aber dass der recht gut drankommen wird an den ersten. Naja, der zweite Teil zeigt ja nicht die Highlights, das ist ja der Unterschied. Er zeigt ja den Aufbau. Im Gegensatz, alles, was man in der Special Black Edition 1 rausgelassen hat, die ganzen Aufbaufälle, weil man ja jetzt die komplette erste Hälfte von Con durchgerusht ist in der ersten Special Black Edition und man jetzt im Kaugummi ziehenden Bourbon Arc die ganzen Aufbaufälle mit reinnehmen muss, damit man irgendwie noch zwei Special Black Edition füllen kann. Dann hätte man ruhig eigentlich noch ein bisschen damit warten können. Aber gut. Ja, man will ja Geld haben, ne? So ist das, aber das besprechen wir dann im Themenpodcast dazu. Der kommt natürlich auf jeden Fall noch. Ich möchte jetzt überspringen zur spoilerfreien Zone, da haben wir auch ein paar interessante News. Beginnen möchte ich mit einem neuen Ending, Ending Nummer 54 von Breakers, das in diesem Sommer kommt. Und da gebe ich ab an Lasse, der ein paar genauere Informationen hat. Richtig. Das Lied heißt Traumgeschichte auf Deutsch, Yume Monogatari, wird am 12. Juli als Single in Japan veröffentlicht und um den Zeitraum herum dann auch als Ending anlaufen, vermutlich. Und dann stellt Breakers momentan sowohl das Opening als auch das Ending. Mehr, es gibt noch keine Preview davon, wie es bei dem aktuellen Opening der Fall war, wo man ja dieses kleine Who's Conan davor hatte, diese kleine Aktion, aus der auch nicht wirklich was gekommen ist oder so, irgendwelches Marketingzeug, keine Ahnung. Ja. Mehr weiß man tatsächlich nicht, außer dass Breakers jetzt irgendwie demnächst für ihre 10-jähriges Jubiläum was macht, aber das ist ja erstens wenig Conan-relevant und zweitens für uns in Deutschland sowieso komplett überflüssig, weil ich meine, wer kennt denn hierzulande Breakers? Ich. Ja, also wir Breakers stellen ja schon sehr, sehr lange Titellieder für Detektiv Conan und dürften sicherlich jedem bekannt sein. Außerdem ja, haben sie ja auch ein... Jedem, der den japanischen Anime guckt vielleicht, aber das sind auch nicht so viele. Ja, aber sie haben ja auch ein Ending des Kinofilms. Zumindest eins, soweit ich mich erinnere, beigesteuert. Oder waren es sogar zwei schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Pass auf, Breakers wird oft mit Beast verwechselt. Ach so, dann habe ich das vielleicht auch gerade Beast war, glaube ich, schon viermal als Ending im Kinofilm zu hören. Breakers, glaube ich, noch nicht. Okay, dann habe ich es jetzt auch verwechselt. Ja, okay. Das war ein Beispiel. Ein Beispiel, okay. Fünfmal tatsächlich in den Endings des Beasts. Ja, okay. Beast, nicht Breakers, ja, Beast. Genau, Beast. Fängt auch mit B an. Ja. Und hört mit Z auf. Genau, das ist ja das Problem. Man konnte ja auch anfangs denken, also ging mir so, dass Beast eine Abkürzung von Breakers war. Stimmt eigentlich, Mysteriös. Sind sie eine Band oder nicht? Oder findet zwei. Es heraus. Ja. Am Ende sind sie das. Oh Gott, ich will ganz ehrlich kein Duett zwischen Koshi Inaba von Beast und Daigo von Breakers. Also wenn die beiden zusammenkommen, dann ist Apokalypse schon mal für die Ohren. Für deine Ohren vielleicht. Ich will's hören. Ja. Na, Koshi Inaba heult dann irgendwie ins Mikrofon rum und Daigo was Daigo macht. Ich möchte weitermachen mit einer neuen CD, die in Japan erschienen ist. Den genauen Titel möchte ich hier nicht vorlesen. Da habe ich gerade eben schon einen schönen Zungenbrecher eingehandelt. Theatrical Anime Detective Conan Main Theme Song Collection 20 All Songs. Was für ein Titel. Okay, das habe ich doch vorgelesen. Ach, so gut, heute selbst. Dankeschön, Olli. Kriegst du es auch auf Japanisch hin? Nee, ich wüsste das nicht. Ich müsste was raussuchen, wie der auf Japanisch heißt. Das habe ich gar nicht getan, weil ich kein Japanisch kann. Also wir haben es ja auf Japanisch stehen auf unserer Conan News-Seite, aber dazu müsstet ihr jetzt nur wissen, wie man die Kanji ausspricht. Bei Meitantei Conan, da komme ich gerade noch so mit. Das würde ich auch im langen Namen erkennen, wo es steht. Aber mehr erkenne ich da nicht an den komischen was auch immer das da ist. Irgendwelche Zeichen. Auf jeden Fall diese CD, die enthält alle, beziehungsweise zwei CDs sind es, soweit ich dem... Ja, es sind zwei CDs. Olli hat die CD auch. Pro CDs, ja. Genau. Und 20 Songs sind enthalten, und zwar alle bisherigen Songs, also Endings von den Kinofilmen. Natürlich von Film 1 bis 20. Film 21 ist nicht enthalten, aber der ist auch noch nicht erschienen, beziehungsweise kürzlich erst erschienen. Ja, wenn ihr die CD habt, könnt ihr euch dort alle Songs anhören. Ist auch sehr schön aufgemacht, muss ich sagen. Kevin hat da einen schönen Artikel auch bei connynews.org zu veröffentlicht mit dem ganzen Bonusmaterial, was alles mit drin ist und wie die CDs aussehen. Und wirklich hervorragend. Also könnt ihr euch gerne mal dort anschauen und ansonsten auch gerne bestellen. Olli hat die CD auch. Hast du schon einen schönen Eindruck gewinnen können? Ja, auf jeden Fall. Also man möchte am Anfang, denkt man sich so, warum hat man bei 20 Songs zwei CDs gemacht? Und dann denkt man sich so, irgendwie ist dann die CD ja ruckzuck zu Ende. Aber nee, jede CD geht so ungefähr 40 bis 50 Minuten, grob geschätzt. Also man hat ein ordentliches Hörspaß, Hörvergnügen. Und ja, mit allen Endings aus den Kinofilmen. Und ja, wenn man sich dann die Limited Edition bestellt, dann kriegt man halt noch auf Japanisch ein entsprechendes Booklet dazu mit ganz vielen Informationen und einem Interview von Aoyama. Und dann gibt es noch, oh Gott, was gibt's denn, war denn noch alles dabei? So Tesafilm mit Conan-Motiven. Weiß ich, also ich würde das auf jeden Fall nie benutzen, weil dafür wäre mir das Tesafilm viel zu schade. Sehr empfehlenswert, kann ich nur sagen. Jeder musikliebhabende Fan von Conan kann sich das gerne importieren. Ist auch gar nicht so kompliziert. Man muss sich auch nicht extra auf der Seite dafür anmelden. PayPal muss man halt haben, damit man es bezahlen kann. Genau, und bevor gefragt wird, wo man das herbekommt, wir haben auf unserer Facebook-Seite, facebook.com/connynews, haben wir den entsprechenden Shop auch verlinkt. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen runterscrollen auf unserer Facebook-Seite. Dann findet ihr den Post und auch die Seite, wo ihr das bestellen könnt. Ja. Also ich habe in der Zwischenzeit auch mal den japanischen Titel herausgefunden, ja, und es ist Geki Joban Meitantei Conan Shu Daika Shu. Bedeutet übersetzt einfach Theatrical Anime Detective Conan Main Theme Song Collection 20 All Songs. Also das letzte bedeutet tatsächlich Theme Song Collection, und ja, die drei vorderen Kanjis habe ich jetzt gerade kurz wieder vergessen, die bedeuten einfach Movie-Version. Genau, Filmversion. Mm, das sagen die auch immer. Geki Joban kennt man, ja. Ja, das sagt gehört auf meinem Wortschatz. Minami Takayama immer am Ende der Trailer. Geki Joban Meitantei Conan. Genau. Kara keine Nullabore. Ja, genau. Also Kanji müssen wir nochmal ein bisschen lernen. Nehmen wir uns noch Zeit für. Und dann können wir euch auch in Zeit Zukunft etwas besser versorgen mit Infos aus Japan. Dann noch der Hinweis, ich hatte es gerade eben schon kurz angedeutet, dass der 21. Film The Crimson Love Letter in Japan erschienen ist, genauer gesagt am 15. April. Und er läuft natürlich auch am 30. Mai, also schon recht bald hier auch in Deutschland, in ausgewählten Kinos. Und in Österreich natürlich auch, das darf ich nicht unterschlagen, das wird mir oft angekreidet. In Deutschland und Österreich läuft der Film in ausgewählten Kinos. Also wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, dann könnt ihr bei euch mal im Kino schauen, ob es dort auch läuft. Eine genaue Auflistung aller Kinos gibt's auf der Kase-Website. Da könnt ihr mal nachschauen, wenn ihr da Kase Anime Night oder so oder Anime Nacht, wie auch immer das heißt, sucht. Da findet ihr die teilnehmenden Kinos. Genau, könnt ihr euch dann dort anschauen. Und der Film ist jetzt auch in Japan erschienen. Es gibt schon einige Szenen dort, die im Internet so kursieren. Unter anderem auch die Vorschau auf den 22. Film, die am Ende des 21. Films enthalten oder gezeigt wird. Oh Wunder. Genau, ja. Die zeigt in wenigen Sekunden ganz kurz eine Gesamtansicht von Japan aus dem Weltall heraus bei Dunkelheit. Und man sieht da so leuchtende Stellen. Das stellt halt die Großstädte dar, die bei Nacht natürlich sehr beleuchtet sind. Während diesen 16 Sekunden zoomt das Bild immer weiter auf den Großraum Tokio heran. Dabei läuft ein Countdown und man hört ein einziges gesagtes Wort, wahrscheinlich vom Täter, der dann sagt Zero. Das bedeutet Null. Zero. Genau. Soweit ich weiß, war das doch Bourbon, der gesprochen hat, oder nicht? Oder hat sich das als... Ich meine, es wurde noch spekuliert, ob das wirklich Bourbon war, der das gesagt hat. Also das könnte ja sogar Bourbon sein. Die Stimme klingt ja auf jeden Fall ähnlich. Zero ist ja auch sein Spitzname, den er hatte. Genau, ob das jetzt mit einem Countdown zu tun hat oder nicht. Das werden wir dann im Film herausfinden. Bisher haben wir gar keine Informationen gefühlt. Das Einzige, was ich vermute, ist, dass irgendwann wieder Bomben explodieren. Oh Wunder. Ja. Was? Wie kommst du denn darauf? Also genaue Informationen gibt es dann wahrscheinlich im Herbst dieses Jahr, diesen Jahres. Wie gewohnt wahrscheinlich im Oktober, November tun ja die ersten Informationen immer so ein. Ja, ansonsten kann man nur spekulieren. Ich tippe mal auf eine kleine Bombenserie. Ja, ansonsten, vielleicht ist ja Bourbon mit dabei. Hoffe ich zumindest sehr. Und zwar nicht als Organisationsfilm, sondern als Privatperson sozusagen. Ja, muss man dann sehen, wie sich das entwickelt, was genaueres bekannt wird. Wir werden das hoffentlich auch am Ende von Film 21, dann am 30. Mai sehen, die Vorschau. Ja. Gut. Machen wir weiter mit einer weiteren Meldung. Diesmal nicht zu Detective Conan, sondern zu Gosho Aoyama, aber das ist ja quasi das Gleiche. Von Gosho Aoyamas Werken wurden jetzt 200 Millionen Exemplare verkauft. Eine sensationelle Zahl, und Lasse hat da genauere Informationen zu, nicht wahr, Lasse? Richtig. Passend zum Zeitpunkt, als Gosho Aoyama auch gerade seine 30-jähriges Jubiläum seiner Karriere als Mangaka gefeiert hat. Tatsächlich 1987 ging er mit Magic Kaito an den Start, davor ein paar One-Shots, aber hat mich gewundert, weil eigentlich seine erste Kurzgeschichte, die ja auch in den Short-Stories enthalten ist, das Warte auf mich mit dem Zeitreise-Jetpack, kam ja schon 1986 raus, aber scheinbar feierte er das mit dem Geburtstag von Magic Kaito zusammen, was dieses Jahr auch 30 Jahre alt wird. Ja, 200 Millionen Exemplare verkauft von seiner Serie, leider ohne genaue Angabe, welche Serie wie viel verkauft hat. Je nachdem, welche Quelle man trauen möchte, hat Con ja irgendwie zwischen 140 und 150 Millionen Exemplare verkauft. Und da würde es mich mal interessieren, wie seine anderen Serien, beziehungsweise auch die Kurzgeschichten, sich so verkauft haben, weil ich habe bis jetzt noch nie Verkaufszahlen für Yaiba finden können, was ja seine zweitlängste Serie ist hinter Conan. Und die muss dann ja auch ordentlich verkauft haben, also mindestens so. Selbst wenn Con jetzt die letzte Quelle mit 150 Millionen ist immer von 2015. Also selbst mit gutem Willen, wenn Con irgendwie inzwischen seit bis 2017 160 Millionen insgesamt verkauft hat, fehlen da ja immer noch 40 Millionen. Ist denn nur Japan gemeint oder die ganze Welt? Es müsste weltweit sein. Ja, okay. Aber ich glaube, die unterscheiden dann nicht so sonderlich. Aber ich glaube, bei Attack on Titan zum Beispiel rechnen sie das immer mit rein. Aber in Deutschland hatten wir ja zuletzt, weiß ich, hatte Egmont Manga ja gesagt, glaube ich, 2 Millionen Active Con-Bände verkauft. War das so? Ja, aber auch schon, aber über alle, ne? Ja, genau, über alle und in den 15 Jahren. Also, ja, okay, der Zeitraum ist ja hier beliebig, aber 2 Millionen, dann, ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, es gibt so ungefähr 120 Millionen, bisschen mehr Japaner, und davon müsste jeder nur 2 Bände kaufen. So gesehen. Nur? Ja. So gesehen klingt es dann wenig, aber es wird ja garantiert nicht jeder Japaner Detective Conan-Bände kaufen und vor allem sowieso nicht jeder Haushalt. Und wenn wir in Deutschland auf 2 Millionen kommen, dann muss das weltweit sein, die Zahl. Aber ich meine, es gibt ja auch Con-Fans, die sich alle Bände kaufen, ne? Ja, wir zum Beispiel. Und wenn jeder Con-Band, also die aktuellen Con-Bände verkaufen sich ja immer so 600.000 Mal. Und also, die haben schon mal auch bestimmt alle Bände vermutlich. Oder zumindest einen Großteil davon. Also Detective Conan ist auf jeden Fall irre hoch. Aber wie gesagt, es würde mich interessieren, was Yaiba zum Beispiel verkauft hat. Ja. Anlässlich deswegen gab es ein spezielles Shonen Sunday Cover. Der arme Gosho musste 3 Magazincover hintereinander zeichnen. So, du hast Jubiläum, zeichne! Okay, ja, ich will voll feiern! 2 Farbcover für den Film-Promotion und dann auch noch ein Cover für 200 Millionen. Übrigens, lustigerweise, kurz nachdem, vor ein paar Wochen hatte Rumiko Takahashi, Mangaka von Inuyasha und Ranma ½, auch so eine Ikone der Manga-Industrie, vor allem unter den weiblichen Autoren, hat vor kurzem auch 200 Millionen Exemplare erreicht. Also längerfristige Sunday-Autoren haben jetzt gut was über die Ladentheke gebracht. Und wenn man auch vergleicht, also ich meine, 200 Millionen im Gesamtwerk, gibt natürlich auch Mangaka, die haben mit einer Serie mehr, zum Beispiel natürlich Akira Toriyama oder der Mangaka von Naruto, aber das ist schon mit ganz vorne. Und Con läuft ja auch noch weiter und wird auch noch immer weiter verkaufen. Anlässlich deswegen bekommen wir jetzt auch gerade in Japan kommen aktuell neue Magic Kaito Kapitel raus, denn 30 Jahre Magic Kaito, 200 Millionen für Gosho Aoyama, das schreit nach einer kleinen neuen feinen Story mit dem Phantomdieb, der die Karriere begründet hat, im Prinzip, von Gosho Aoyama. Was ich persönlich schön finde, es gibt viele Leute, die sagen, ah, aber Con, geh doch auf die 1000 zu, warum machst du jetzt Magic Kaito Aoyama, du blöd Mann. Damit wir mal Band 5 kriegen. Ja, dieser ist übrigens auch schon angekündigt. Er wird im Juli 2017 erscheinen in Japan. Magic Kaito Band 5, dann mit Kapitel 29 bis jetzt 36 mit den aktuellen Kapiteln zusammen, was ein bisschen dünn ist, weil das sind 8 Kapitel, 16 Seiten, was irgendwie 126 Seiten wären. Also 3 Kapitel weniger als ein Konnenband. Mal schauen, ob da noch irgendwelches Bonusmaterial reinkommt. Also ein Omake bestimmt wieder. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, freuen wir uns drauf. Dann hat Ema auch endlich die Ankündigung erfüllt, dass der 5. Magic Kaito Band irgendwann erscheinen soll. Und der kommt natürlich dann tendenziell auch nach Deutschland. Wahrscheinlich dann auch so in einem Jahr ist dann wahrscheinlich damit zu rechnen. Mal sehen. Wie gesagt, wahrscheinlich auch im nächsten Sommerprogramm dann, ab April 2018. Genau, Kapitel lagen ja schon vorher bereit. Also Gosho hatte, glaube ich, 4 Kapitel, mit denen er noch hätte einen 5. Band, ja 5, mit denen er noch hätte einen nächsten Band, einen sehr kurzen machen können. Und jetzt, wo er da mal ein bisschen aufstockt, bin ich eigentlich auch ganz zufrieden, weil ich zum Beispiel habe es schon länger erwartet. Ja, aber das Problem ist auch, dass es war in den vorigen Bänden ja auch nur so 8 Kapitel, aber da waren die Magic, da hat ein Magic Kaito Kapitel auch schon mal 30 Seiten gehabt, weil die ja nicht so oft kamen. Und hier sind es ja wirklich jetzt insgesamt 8. Wenn er nicht wieder erwartend in der aktuellen Geschichte noch ein 4. draufpackt, dann wären es 9, was ein bisschen besser ist, aber auch unter 150 Seiten. Na, plus Omake. Ja, mal sehen, werden wir dann ja drüber berichten natürlich und wir sprechen ja nachher noch über die Magic Kaito Kapitel. In Japan außerdem erschienen ist jetzt am 12. April Detective Con Band 92 tatsächlich. Mit den Kapiteln, die alle noch aus 2016 stammt. Der Release-Zeitraum ist immer noch so ein bisschen wegen der Krankenhauspause von Gosho 2015 verzerrt. Dass nur 3 Bände im Jahr erscheinen von Detective Con leider. Was ich ein bisschen schade finde, aber ey, wenn man so vermeidet, dass Gosho sich mehr Stress machen muss, um unbedingt die 4 Kapitel im Jahr, die 4 Bände im Jahr zu schaffen, dann soll mir das auch recht sein. Der Band hat jetzt in den ersten beiden Wochen, wo die Verkaufszahlen vorliegen, 450.000 Exemplare verkauft und plus 40.000 Exemplare in der Premium-Edition, wo die DVD von Episode 1 dabei liegt. Und in dem Zeitraum ist auch erschienen das Super Digest Book 90+, das Kompendium, was es ja auch schon ein paar Mal gab, was sich so circa 30.000 Mal verkauft hat, für die Hardcore-Hardcore-Fans, die Hintergrundinformationen haben wollen, was ja eigentlich ganz gut ist, liegt im Schnitt. Und auch erschienen ist die Heiji und Kazuha Selection, passend zum Film, alle diese 3 Bücher am selben Tag, die auch so ungefähr 30.000 Exemplare verkauft hat in Japan. Ich frage mich, ob bei diesen 200 Millionen die Sonderbände auch mal reinzählen. Vermutlich, ne? Ist ja Autor Gosho Aoyama. Gosho Aoyama, ja. Short Stories wüsste ich jetzt nicht, aber ja, keine Ahnung. Ja. Eher nicht. Naja, man weiß man nicht genau. Die Zahlen sind ja sowieso mal ein bisschen variabel. Sonst hat er es halt in 2 Wochen erreicht, ist ja auch egal. Ja, auch wenn wir kriegen aus Japan natürlich mehr Zahlen, als wir hier aus Deutschland kriegen, aber das sind zu einem gewissen Grad auch nur Schätzungen. Aber ja, klar. Immerhin akkurater als in Deutschland, wo alle 15 Jahre mal gesagt wird, 2 Millionen. Wollte jetzt eh mal eins reindrücken, ja, gut. Kommen wir noch zu einer traurigen Meldung aus Italien. Dort ist nämlich die Synchronsprecherin von Detective Conan leider gestorben. Im Alter von 53 Jahren ist Monica Bonetto verstorben, die Conan Eogawa eine Zeit lang gesprochen hat. Genau gesagt von den Episoden 594 bis 776 und in einigen Filmen und hier und da nochmal. Aber schon recht lange, auch als Conan Eogawa mit dabei war. Und jetzt wird sie Conan leider nicht widersprechen. Ist natürlich extrem schade. Ja. Ist auch extrem traurig. Ja. Also, wenn Synchronsprecher sterben, sowieso immer. Die war eigentlich noch viel zu jung. Und so ein Wechsel ist auch immer schwierig. Wenn jetzt bei uns Tobias Miller nicht mehr Conan sprechen würde, wäre es eine Katastrophe. In Italien, gut, die hatten schon einen Wechsel durch. Jetzt noch einen. ist auch nicht so schön. Wir kennen das hierzulande von Pokémon. Da wurde Ash ja auch zwischenzeitlich von einer anderen gesprochen, die dann auch gestorben ist. Jetzt hat er aber wieder die alte Synchronsprecherin von früher. Ich weiß nicht, ob das in Italien auch wieder hinkommen könnte oder ob die erste da leider auch schon verstorben ist. Ich hoffe mal, sie finden einen guten, adäquaten Ersatz. Italien und Frankreich sind ja auch tatsächlich neben Deutschland mit die größten Con-Märkte in Europa. Wie gesagt, der Anime geht ja auch, was hast du gesagt, 776. Der geht ja auch wesentlich weiter und in Frankreich läuft es inzwischen auch wieder im Fernsehen, weil ich das vor ein paar Jahren mal richtig mitbekommen habe. In Deutschland auch, in Deutschland auch. Cosimax. Immerhin. Puh. Ohne neue Folgen bisher leider, ja. Gut, dann springen wir auch direkt über zum Anime in Japan, besprechen ein paar aktuelle Folgen aus Japan. Japan ist der Anime am allerweitesten, oh Wunder. Ich würde jetzt Kevin verabschieden, er ist leider nicht da, deswegen machen wir direkt weiter. Liebe Grüße an ihn an dieser Stelle. Tschüss, Kevin. Ja, nochmal, liebe Grüße. Episode 855, das Rätsel des verschwundenen schwarzen Gürtels. Ist da vielleicht ein Judo-Gürtel mit gemeint, Olli? Ja, ein Karate-Gürtel eher. Ah! Denn es geht mal wieder, oder was heißt mal wieder, klingt so komisch, es geht unter anderem tritt Makoto Hyogoku mal wieder auf. Das ist für alle, die sich noch an ihn erinnern, der Freund von Sonoko. Und, zwar ist es so, dass, ja, wie gesagt, Makoto ist mit dabei und der trainiert in dem Dojo seines Senseis. Da ist er halt gerade und trainiert und ja, Sonoko nutzt natürlich die Gelegenheit und will ihn unbedingt wiedersehen, weil die sehen sich ja relativ selten. Und ja, deswegen wollte Sonoko eigentlich zusammen mit Ran und den Detective Boys in ein Kinostudio, wenn ich das richtig interpretiere. Das wollten sie eigentlich besuchen, aber Sonoko hat dann gesagt, oh, Makoto ist da. Ja, ich muss auf jeden Fall Makoto, über die Beziehung geht natürlich nichts. Und dann nimmt man natürlich auch mal sowas in Kauf und sagt sich dann, jo, ich gehe zu Makoto, statt mit euch diesen Ausflug zu machen. Naja, kann man ja auch verstehen. Ja, und Sonoko nimmt dann Conan mit, was dieser überhaupt nicht versteht und sagt, warum hast du nicht Ran mitgenommen? Was soll ich hier? Und sie sagt nur, ja, aber Ran muss auf deine anderen Freunde aufpassen. Naja. Deswegen sind die beiden jetzt in dem Dojo und ja, da bekommt man sozusagen dann mit, dass dieser Lehrmeister in ja finanziellen Schwierigkeiten, glaube ich, ist, weil er das Dojo, was er ja schon seit Jahren führt, wo ja auch Makoto schon gelernt hat und wo auch dann aktuell die japanischen Nachwuchsschüler in Karate auch ausgebildet werden, die sind dann halt auch da und machen ihr Training zusammen mit Makoto, was voll das Highlight ist. Ja, und jetzt sagt halt dieser Lehrmeister, er muss das Dojo halt verkaufen, er wird zu alt und ja, deswegen kommen da auch immer diese, ja, Investoren oder wie man die nennt, hat der das Ganze kaufen will. Der Kredithaie sind das doch, oder nicht? Sind das Kredithaie? Ja, dann sind das Kredithaie. Also ja. Kredithaie sind ja Investoren, aber also man könnte manche Investoren als solche bezeichnen, aber ganz böse. Ja, naja, jedenfalls kommt er da vorbei und sagt, hier, was ist jetzt, setzen Sie Ihren Namensstempel unter den Vertrag? Und er sagt, ja, nee, heute noch nicht, ich habe Gäste, kommen Sie doch morgen oder später nochmal wieder. Naja, und dann gehen die halt erstmal und ja, dann, wie schon erwähnt, ist der Meister halt schon lange dabei, ist Karate-Meister, hat schon einige Auszeichnungen und einen besonderen schwarzen Gürtel und so gewonnen und das wird halt alles ausgestellt und ja, es kommt dann halt so, dass Makoto sich dann halt kurz entschuldigt und dann auf einmal hört man so ein Klirren von einer Scheibe und ja, dann gehen natürlich alle in Panik in diesen Raum, wo das ausgestellt ist und dann sieht man nur, wie Makoto vor diesem Schrank steht und das Glas ist da zertrümmert und dieser kostbare Gürtel ist verschwunden. Und ja, es sieht jetzt so aus, als wenn Makoto aus irgendwelchen Gründen diesen Gürtel genommen hat und der Sensei konfrontiert ihn direkt und sagt, Kyogoku, warst du das? Und er guckt nur ihn ganz entschlossen an und sagt, und was wäre, wenn es so ist? Ja, das ist dann sozusagen Sehr interessant, ob Makoto jetzt den Gürtel gestohlen hat oder nicht, erfahren wir dann in dem Moment noch nicht, denn er fordert dann seinen Sensei zum Kampf heraus und sagt, wenn Makoto gewinnt, dann soll das Dojo weiter bestehen, weil, wie gesagt, es besteht seit Jahren, er hat da gelernt, er hat da Bindungen zu und ja, wenn der Sensei halt gewinnt, ja, dann wird das Dojo halt geschlossen. Ja, also ein sehr interessanter Plot sozusagen. Wir haben zwei Fälle sozusagen in einem. Zum einen den mysteriösen Fall mit dem Diebstahl des Gürtels. Wer den dann gestohlen hat, ob der wieder auftaucht, ja, verrate ich natürlich nicht an dieser Stelle. Ich weiß, ich bin gemein. Und auch wie denn das Duell zwischen Makoto und seinem Lehrmeister ausgeht, ob das Dojo geschlossen wird oder nicht. Auch das verrate ich nicht. Gemein hoch zwei. Aber ich empfehle euch die Episode wirklich sehr. Hat mir wirklich sehr gefallen, dass Makoto jetzt mal wieder aufgetreten ist und dass wir halt sozusagen ja mal eine Story sozusagen abseits von den üblichen Kriminalfällen haben und dann halt das ganze Karate-Setting und so. Das hat mir sehr gut gefallen und ja, ich vergebe hier für die gute Unterhaltung und auch den leicht erhöhten Spannungswert vergebe ich hier 4 von 5 Karategürteln. Bietet sich an. Also ich muss sagen, dass ich allein das Konzept der Folge sehr interessant fand. Gut, ich bin selber Karateka, also hat mir das natürlich gut gefallen. Und ja, ich stehe halt auch auf diese Sachen mit, ja, wenn jetzt du gewinnst, dann dies und das und wenn ich gewinne, dann dies und jenes. Allein deshalb fand ich die Folge gut. Ich kann nachvollziehen, wenn manche sagen, oh nee, das war jetzt total eine dumme Folge und gar nicht so spannend. Aber für mich persönlich schließe ich mich Olli an und gebe dementsprechend auch dann 4 von 5. Obi heißen die Gürtel. Ah, da kommt eine Fachfrau durch. Ja, genau. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Episode 856, das Geheimnis des Promi-Pärchens. Sind das etwa Yoko und Higo, Olli? Ja, man könnte drauf kommen, ne? Also ich habe auch gedacht, als ich den Titel gelesen habe, hä, Moment, hatten wir das nicht schon? Ja, genau. Ja, Heiko, ja. Wow, wo seid ihr? Ja, ja man mag es kaum für glauben, aber Ei tritt in dieser Episode nicht auf. Es ist also keine Wiederholung, was ganz gut ist, aber es ist ein Füller. Ist das gut? Man weiß es nicht. Gehen wir erstmal zur Inhaltsangabe über. Und zwar fängt es sehr kurios auch an, und zwar sieht man Kogoro und Konnen, und Kogoro bringt einer Dame ihren Kater oder ihre Katze wieder zurück, und man denkt, Kogoro sagt dann in der nächsten Szene genau das, was ich gedacht habe: Warum muss ich, der große Kogoro Mori, eine entlaufene Katze finden? Weil er das öfter muss. Weil er ist Privatdetektiv und löst eigentlich Mordfälle, und diese Katzensuche ist eigentlich eher was für die Detective Boys. Naja, auf jeden Fall kriegen sie ja dafür entsprechend die Entlohnung, und Conan sagt dann, hey, wir können auch von dem Geld was essen gehen, und das wollen sie eigentlich auch tun. Doch dann hören sie plötzlich aus dem Untergeschoss einen Schrei und rennen dann natürlich dahin, und dann stehen vor der Tür einer Wohnung. Stehen dann halt drei Personen, ich glaube die Hausverwalterin, als ältere Dame, dann halt eine Anfang 20-jährige, ich weiß nicht, ob sie Studentin ist, auf jeden Fall ein jüngeres Mädchen, und halt ein Paketbote von einem bekannten Paketdienst, den wir halt aus Conan kennen. Und ja, man sieht halt, die Wohnung sozusagen ist verwüstet, und im Flur ist auch Blut zu sehen, und es war aber noch keiner drin, ne? Sehr vorbildlich, also sie sind noch nicht da reingegangen. Ja, Kogoro und Conan gehen dann halt rein und finden im Wohnzimmer plötzlich halt die Wohnungsbesitzerin, die liegt da tot. Und ja, da haben wir dann schon mal Leiche Nummer 1, und ich sage bewusst Nummer 1, denn im Schrank nebenan, ich sag mal im Schlafzimmer, da findet sich plötzlich noch eine Leiche unter einem Berg von Kleidern und auch gefesselt und mit Klebeband den Mund verriegelt, also ja, und dann kommt halt raus, dass dieses Opfer im Kleiderschrank, die war die Freundin von der Saki, so heißt die jüngere Frau, die da mitsteht, und ja, Megure ist natürlich, dann wird alarmiert, kommt mit Takagi und seinem ganzen Team außer mit Sato und den anderen, der kommt nicht. Takagi ist mit dabei. Die ermitteln dann halt, ja, und so wie sich Megures Fälle dann halt darstellen, man sieht dann halt, wie das alles so ermittelt wird und kommt dann, ja, bekommt Einblick in die Ermittlung und Megure kommt dann halt zu dem Schluss, dass die Wohnungsbesitzerin wohl, oder so könnte man es denken, hat halt das Opfer aus dem Kleiderschrank als Geisel genommen und wollte dann Lösegeld oder so dafür haben und ja, irgendwie so könnte man sich das zusammenreimen, aber ob es letztendlich so abgelaufen ist, das denkt man natürlich nicht, man weiß es nicht und Conan kommt dann natürlich auch wieder auf einige Ungereimtheiten und ja, der Fall ist dann damit, obwohl er abgeschlossen scheint, noch nicht abgeschlossen. Ja, wie sich das Ganze wirklich abgespielt hat oder was da sozusagen dem Täter noch in die Quere gekommen ist, wird an dieser Stelle wie immer nicht verraten. Ich empfehle euch auch diese Episode gerne mal reinschauen und sich unterhalten lassen. Also war ja schon mal ein sehr spannender Anfang, finde ich, wie man gleich sozusagen zwei Opfer sozusagen am Anfang der Episode hat, von wo wahrscheinlich einer der Täter ist und dann ist da wohl leider ein Missgeschick sozusagen passiert und ja, dann sind leider beide umgekommen und dann stellte sich doch nicht als ganz so einfach dar. Ja, fand ich sehr interessant, wie das sozusagen aufgelöst wird und ja, hab mich gut unterhalten gefühlt und ich vergebe hier schöne, gute, durchschnittliche 3 von 5 Kleiderhemden, weil man die im Kleiderschrank hat. Ja, also da kann ich mich auch wieder nur anschließen. Ich fand den Fall jetzt relativ durchschnittlich und vor allem sogar super leicht durchschaubar. Also ich habe ihn auf Japanisch gesehen, dementsprechend nicht sonderlich viel verstanden. Fand ihn aber trotzdem durchschaubar. Also die Auflösung hat mich nicht sonderlich überrascht. Dass man der Katze, das Kokoro, die suchen muss, hat mich auch nicht überrascht, weil das war ja auch nicht das erste Mal, meine ich. Beziehungsweise, dass er dann so einen Fall hat, der ihn wenig interessiert. Ja, aber er kriegt halt Geld dafür. Und das Ende fand ich ganz lustig. Also diese kleine Szene, die immer nach dem Titellied, also nach dem Ending kommt. Aber ansonsten halt, wie gesagt, recht durchschnittlich und daher würde ich einfach auch 3 von 5 Kreditkarten geben. Ja, okay, dann sind wir durch mit den Episoden für diesen Monat. 2 kommen ja noch, das ist das Mysterium der Baker Straßenkreuzung, Teil 1 und Teil 2, die besprechen wir dann im nächsten News-Podcast. Und wir haben auch noch weitere Episoden, die wir dann nächstes Mal besprechen, nicht wahr, Lasse? Genau, wie gesagt, der zweite Teil von dem Mysterium der Baker Straßenkreuzung kommt ebenfalls im Mai. Und dann 2 Einzelfiller, nämlich der Bergfahrt der Dunkelheit am 13. Mai und die Sicherheitssystemfalle am 20. Mai. Wie alle Angaben ohne Gewähr, da ändert sich ja manchmal noch was, selten. Wahrscheinlich ist es aber so. Und dann am 27. Mai kommt noch ein Remaster von Folge 17, 4 Verdächtige und ein Todesfall. Oh, die war immerhin schön. Ist das kein Filler, aber halt auch ein Remaster. Und ja, erinnert sich noch jemand an diesen Cliffhanger aus Episode 850, wo Ai diesen einen Namen erwähnt, der auf der APTX-Liste stand? Ja, was damit wohl passiert? Wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass der Anime so ein bisschen langsam ist und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Als sie das letzte Mal diese Fillerwelle hatten, Ende 2015, Anfang 2016, wo er von Oktober bis Februar Filler nur kam, da konnte ich das verstehen, weil da waren sie irgendwie nur 20 Kapitel vom Manga entfernt und das war der Ausgleich für Gosho Aoyamas Krankenhauspause. Aber jetzt ist der Manga halt über 40 Kapitel vorne und normalerweise ist der Abstand immer so 30 im Durchschnitt. Ja, warum Juni sie jetzt geht's also los. Ja, warum sie jetzt also, ja hoffentlich, warum sie jetzt in dem nichts machen, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber ist ja deren Entscheidung. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Japan, da haben wir auch wieder 2 neue Detective Conan Kapitel und den Anfang, wie wir schon gesagt hatten, der Magic Kaito Kapitelreihe, die wahrscheinlich 3 oder 4 Kapitel umfassen wird, aber da wird uns jetzt dann Lasse auch noch genauer drüber informieren. Richtig. Wir waren ja beim letzten Mal in der TFConnen bei einem Kendo-Turnier in Tokio, wo auch wieder Soshi Okita aus Yaiba, Goshos vorheriger Serie, die wir heute auch schon angesprochen haben, wieder mal aufgetreten ist. Und dieser Fall wurde auch veröffentlicht als quasi mit dem Zusatz Special-Episode zur Feier von Goshos 30-jährigem Jubiläum als Mangaka, weswegen eben auch Okita dabei war und in einem kleinen Cameo tatsächlich auch Takeshi Unimura, der Antagonist aus Yaiba in seiner menschlichen Form, war dabei für eine Seite oder so. Auch wieder eine ganz nette Anspielung und ein bisschen extra Geld für den Synchronsprecher von Heiji, weil wenn diese Folge im Anime adaptiert wird, dann hat er doppelt zu tun, denn in Yaiba wurde Takeshi Unimura tatsächlich vom selben Synchronsprecher gesprochen, Ryo Horikawa. Lustigerweise war im Zombie-Fall, wenn wir uns den noch erinnern, hatte Heiji ja auch ein Schwert, die Zombie-Klinge dabei. Das war tatsächlich in Yaiba, war das Schwert von Takeshi Unimaru. Das war also auch schon eine Anspielung, auch weil die den gleichen Synchronsprecher haben. Und jetzt darf Ryo Horikawa tatsächlich mal die Rolle an sich widersprechen. Ist für ihn bestimmt auch mal wieder ganz nett, mal wieder so eine alte Rolle zu sprechen. Falltechnisch haben wir immer noch mit der Aussage des blinden alten Mannes zu kämpfen, die sehr kompliziert aber aufzuschlüsseln, weil es ist mal wieder ein Fall davon, dass der Kansai-Dialekt eine Rolle spielt, wie ja schon in Band 74 mit dem Ost gegen West-Duell mit Ame-chan, was Bonbon heißt. Ja. Nicht Abe-chan, ja, das war der Name, ne? Ja, genau. Und so eine Situation haben wir hier auch wieder. Viel Glück, Josef Scharnel, dass du schaffst das. Er hat doch Matthias Wissenhelden mit dabei. Das Duo ist perfekt. Ja. Auf der Suche nach dem Täter ist es ein Rennen gegen die Zeit, denn Heiji will immer noch das Turnier gewinnen und muss deswegen den Fall lösen, bevor es abgesagt wird, um im Halbfinale antreten zu können und dann am Ende Kasu die Liebe zu gestehen, was auch Ran sehr, sehr gut finden würde. Die auch schon extra den Turnierbaum checkt und guckt, ach, wir sind Heijis Gegner, kann er es wirklich schaffen und so. Und im Hintergrund hält sich auch immer noch Momiji Oka auf, die für Heiji eine Party schmeißen will, wenn er denn gewinnt. Und während sie den Fall lösen, ist Soshi Okita, was auch eine Sorge von vielen Leuten war, dass er jetzt, weil er sieht ja aus wie Shinichi, was ja der gesamte Witz ist, von wegen Gosho kann nicht so viele Gesichter zeichnen, was hier auch nochmal auf die Spitze getrieben wird, dass er auch ein Detektiv wird, aber Gott sei Dank, er stellt sich im Fall ziemlich dämlich an, zieht auch schön eine Rüstung mit Blut drauf an, was ein Beweisstück ist, zieht er auch erstmal schön selber an und sagt nachher, der blinde alte Mann hat dem Opfer die Kehle durchgeschnitten. Nur mit seinem Gehör. Super toll, Soshi, du bist der Beste. Jedenfalls können sie den Fall tatsächlich lösen, sich durch das ganze Kansai-Ben durchmanövrieren und durch die Zeugenaussagen. Sehr viele Informationen auf einem Vier-Kapitel-Fall. Das vierte Kapitel hat es auch definitiv gebraucht, denn wir haben sehr, sehr viel Text am Ende. Gerade als der Täter jedenfalls auf Heiji und Okita zustürmen mit einem Kendo-Schwert, wollen die gerade kämpfen, aber schon in einem Schwertkampf kommt Ran angeflogen, wirklich angeflogen, buchstäblich, und tritt ihm einfach voll in die Fresse, dem Täter, und vernichtet seine gesamte Existenz, greift sich Heiji und Okita und zerrt die beiden wirklich zurück in die Turnierhalle, damit die gefälligst kämpfen und damit Heiji seine liebe Kasua gestehen kann. Was eine Szene ist, die ist Gold. Da weiß ich wieder, warum ich Ran so toll finde. Weil sie hat absolut keine Zeit für das für irgendwelche Detektivkram, sondern hier, zack, gewinnt das Turnier und macht Kasua glücklich, aber es ist zu spät. Das Turnier ist abgesagt, der Status quo bleibt erhalten und ja, wir werden entlassen in eine einmonatige Pause, in der Magic Kaito Kapitel erscheinen. Und auch Momiji Oka muss einfach so wieder nach Hause gehen. Und trifft die Heiji tatsächlich in dem Fall nicht, weswegen es noch keine Überschneidung mit dem Film gibt, wo sie Heiji ja zum ersten Mal treffen wird, was ja im Trailer zu sehen war. Der Fall an sich war meiner Meinung nach sehr schön, sehr atmosphärisch, am Ende vielleicht ein kleines bisschen zu hastig gelöst in den Schlussfolgerungen, aber ich weiß nicht, ob es noch für ab noch ein fünftes Kapitel unbedingt nötig gewesen wäre, aber ja, gegen Ende war das Pacing vielleicht ein kleines bisschen zu schnell. Aber Die Atmosphäre war gut, die Action war gut, gerade am Ende. Der Fall war auch gut, mit dem Trick. Schöner Fall. Und jetzt geht's auf zu Kapitel 1000 demnächst. Ja, da freuen wir uns schon drauf, nicht wahr? Aber worauf wir uns auch freuen, sind die Kaito-Kapitel. Finde ich ja schön, dass er neben Conan auch an Kaito weitermacht. Ja, auch wenn es natürlich weniger ist. Er hat irgendwann mal gesagt, er würde am liebsten pro Jahr genug Kapitel für ein Band zeichnen. Aber er kommt halt nicht dazu wegen Conan. Ja, schade, aber jetzt kommt immerhin nach 10 Jahren endlich der 5. Band, nach Band 4. Die Geschichte ist Sun Halo. Das ist eine ein gelber Diamant in einer buddhistischen Statue, tatsächlich. Die, die im Kopf haben? Ja, die hat die so als Krone quasi, beziehungsweise so als Heiligenschein. Ja, ja, genau das, ja. Mhm. Ja. Der Sun Halo, eine Statue, die ein göttliches Fungel von sich gibt, wenn man sie ins Licht hält. Das ist Pandora, wahrscheinlich nicht. Kaito hat jetzt übrigens ein Motorrad. Ja, er hat... Warum fährt Gene nicht mehr ihn durch die Gegend? Hat er gekündigt. Gekündigt, ja. Nee, Kaito hat selbst einen Motorradführerschein. Er hatte ihn auch jetzt schon inzwischen ein Jahr, konnte aber nicht fahren, weil sein Motorrad es schön geschrottet hat, als er einer Katze ausweichen wollte. Was, damals war er noch nicht Kid, also ist das nicht mal eine Ausrede offensichtlich. Aber jetzt hat er wieder sein Motorrad, damit will er der Polizei ein Schnippchen schlagen, weswegen er damit zur Schule fährt, wo Sakuba natürlich schön sehen kann. Kaito ist in diesem Kapitel nicht der Klügste. Das Erste, was er natürlich mit dem Motorrad macht, ist, so scharf an Aoko vorbeizufahren, dass hier Rock schön nach oben weht. Was nochmal schön zeigt, ah ja, da darf Gosho wieder seine Lupin der dritte Perversion einfließen lassen, jetzt wo wir wieder bei Magic Kaito sind. Ja, ja, die guten alten Rock- und Unterhöschen-Witze. Immer wieder spaßig. Akako ist auch mal kurz dabei und Hakuba auch. Aber die sind dann auch nicht mehr so wichtig, denn dann geht's zum eigentlichen Raubzug in einem Museum, wo schon überall die Hubschrauber fliegen. Und deswegen ist das Motorrad sicherlich auch eine gute Fluchtalternative. Obwohl Hakuba der Polizei darüber schon Bescheid gesagt hat, warum bist du damit zur Schule gefahren, Kaito? Naja. Aber innerhalb des Raubzugs stellt sich Kaito schon wieder nicht so klug an, denn beim Betrachten der Statue sagt er sofort, dass diese Statue fake ist und zeigt Aoko, die anwesend ist, und Inspektor Nakamura, dass er ziemlich viel über Juwelen weiß. Das hättest du auch für dich behalten können. Immerhin kriegen wir auch einen kleinen Ausblick auf seine Gegenspielerin, nämlich eine buddhistische Priesterin, die sagt, wenn Kaito Kid diese Statue sieht, dann wird er für seine Sünden büßen wollen und religiös werden. Als ob. Ja. Kaito macht sich dann auch 5 Stunden früher als geplant daran, den ganzen Raubzug aufzulösen, weil er sagt, das ist jetzt alles eine blöde Scharade. Was die Priesterin nicht so geil findet, weswegen sie unter der Statue eine Falltür öffnet, wo Kid drauf ist. Kaito kann zwar entkommen, aber Aoko stand leider zu nahe dran an der Säule und fällt in die Fallgrube, weswegen Kaito hinterher springt. Und die beiden fliegen in einen Lastwagen rein, der dann plötzlich wegfährt und sie auskippt in einem weiteren Raum, der komplett verriegelt ist, also kein Ausgang, und wo Kaito jetzt einen Ausweg finden muss. Aoko ist inzwischen in Ohnmacht gefallen und er hat sich am Glaskasten, der zerbrochen ist, wo die Statue drin war, eine schöne Schnittwunde hinzugefügt. Weswegen er jetzt mit leichter Verletzung erstmal gucken muss, wie komme ich hier raus, als dann plötzlich Aoko aufwacht und ihm den Hut entreißt und sagt... Und Kaito Kid als Kaito Kuruba erkennt. Dam, dam, dam. Und dann geht's in Kapitel 35 weiter und sie denkt sofort, es ist eine Maske. Und er kann sie überreden, die Maske nicht sofort abzuziehen. Ja, das habe ich mir jetzt eigentlich gedacht. Das war ja in der Nakamori-Folge genauso, wo er dachte, Kaito ist Kid. Da hat er ja dann auch die Maskenscharade durchgeführt. Aber zuerst dachte Nakamura ja, es wäre. Aber ja, es macht für Aoko natürlich mehr Sinn, von der Maske auszugehen. Weil wir hatten ja auch den Fall mit Akako, wo sie ja Kid gespielt hat. Und da war Kaito ja auch dabei. Also immerhin, es ist eigentlich der logischere Schluss. Aber natürlich haben die Leute gehofft, oh, was passiert jetzt da? Also diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, sagen wir mal. Die noch Hoffnung haben. Oh, ihr armen, unschuldigen Sommerkinder hier. Hoffnung ist ja gut. Ja, ja. Und jetzt müssen sich Aoko und Kaito zusammentun, aus diesem Raum zu entkommen, wobei eine Art Weg des Drachen-Situation entsteht, denn der Blutverlust von der Bauchwunde durch den Glaskasten, ja, ich sag mal so, Kaito ist langsam am Sterben. Und das ist irgendwie nicht so praktisch, wenn man Rätsel lösen muss. Und wie er sich und ob er sich aus dieser Situation befreit, A, ob er danach lebt, B, und ob Aoko vielleicht nicht doch noch am Ende die Identität rausfindet, C, das erfahren wir dann im Abschluss dieser kurzen Magic Kaito Story und die wir dann irgendwann 2018 auch in Deutschland vielleicht zu lesen bekommen. Ja. Ich warte mal, bevor ich noch weiteres... Ich finde es bis jetzt ganz gut, aber ich will mal den Abschluss abwarten, wie gut mir dieser Fall im Endeffekt gefällt. Ja, würde ich mich anschließen. Ich habe jetzt auch noch nicht groß reingeguckt, weil ich gedacht habe, Kaito-Kid-Kapitel sind in der Regel nicht so viel. Da kann man auch warten, bis man sozusagen die Gesamtstory in einem lesen kann. Von daher, ja, bin ich gespannt, was da noch draus wird und hoffe, dass wir es auch irgendwann in Deutschland sehen. Werd bitte Egmont, hört euch das hier an und leitet alles in die Wege für eine Lizenzierung. Ja. Na, ist ja noch ein bisschen hin, müssen wir alles sehen. Ich möchte an dieser Stelle den Podcast gerne noch beenden, den aktuellen News-Podcast. Wir werden dann in den nächsten Wochen oder nächsten Monaten noch genau darauf eingehen, wenn wir genaueres zu dem Sonderband wissen, wie er in Japan erscheint, natürlich auch dann, wie er in Deutschland erscheint. Wenn er denn in Deutschland erscheinen sollte, wovon aber fest auszugehen ist, gehe ich jedenfalls stark von aus. Ja. Ich verweise auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir sind zu finden im ConanWiki, ConanWiki.org, ConanForum.org, wo aktuell der Charaktercontest stattfindet, ConanNews.org, unsere Newsseite, Facebook.com/ConanNews, Twitter.com/ConanNews, Instagram.com/ConanNews, YouTube.com/ConanNews und auf iTunes sind wir als ConanCast zu finden. Da könnt ihr uns gerne abonnieren. Und noch der Hinweis, falls ihr uns gerne mal treffen möchtet, ihr habt die Möglichkeit am Japan-Tag dazu, der 20. Mai, oder auch auf der Dokumi, die ist Anfang Juni über Pfingsten, soweit ich informiert bin. Da könnt ihr uns auch gerne treffen. Genauere Informationen dazu findet ihr bei uns im ConanForum, ConanForum.org, nochmal der Hinweis. Da könnt ihr uns gerne schreiben und sehen, genau, wann wir uns wie treffen. Wer ist alles da von euch? Olli, Philipp, Lasse? Ja, hier. Ja. Ja, ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher. Tschüss. Ja, dann macht's gut und viel Spaß beim Conan-Film. Falls ihr den Conan-Film gucken könnt, falls ihr vielleicht gerade wie Johannes in Japan seid, dann viel Spaß beim Gucken. Wenn nicht, später viel Spaß 30. beim Conan-Film gucken. 30. Mai, ja genau. Falls ihr den da gucken könnt, bei der Kasei Anime Night, dann da auf jeden Fall viel Spaß. Und man hört sich dann im nächsten Podcast oder sieht sich auf der Dokumie.